Kundgabe 5314. Empfangen durch Bertha Dudder am 10.02.1952. Liebe ist der Schlüssel zum geistigen Reich. Ihr könnet mich nur erfassen durch die Liebe. Nicht anders bin ich zu gewinnen, nicht anders zu erkennen, als nur durch die Liebe. Und so habt ihr nun den Schlüssel, der euch die Tür zu meinem Herzen öffnet, das Tor zum geistigen Reich, zu eurem Vaterhaus. Ohne diesen Schlüssel bleibt euch jeder Zugang versperrt. Euch bleibt alles verborgen, was meine Liebe, Weisheit und Allmacht geschaffen hat im geistigen Reich. Ohne diesen Schlüssel bleibt euch jegliches Wissen um die Wahrheit verborgen. Jede göttliche Weisheit mangelt euch, weil ohne Liebe euch Finsternis umfängt, weil Liebe allein euch das Licht gibt, euch also in die Erkenntnis führt. Unbeschreiblich mächtig wäret ihr, so ihr diese meine Worte beherzigen würdet und in der Liebe lebtet. Denn die Liebe ist auch Kraft, und nichts ist zu leisten, euch unmöglich, so euer Wesen sich zur Liebe wandelte. Ich gebe euch also durch diese Worte die Verheißung von Licht und Kraft in aller Fülle, von Seligkeit durch den Zustrom meiner Vaterliebe, so ihr euch nur zusammenschließet mit mir durch Liebeswerke, so ihr nur meine Liebe zu euch erwidert. Doch ihr glaubet meinen Worten nicht, ansonsten ihr alle euch bemühen würdet, ein Liebeleben zu führen. Machet doch die Probe aufs Exempel. Streifet jegliche Ich-Liebe von euch ab. Schauet um euch, und wo ihr Not sehet, dort suchet Hilfe zu bringen. Wo ihr kranke Menschen findet, die leiden an Körper oder Seele, dort suchet sie zu heilen. Gebt ihnen irdisch und geistig, was sie benötigen. Speiset und tränket sie und entäußert euch eurer Habe, wenn ihr damit Notleidenden helfen könnet. Versuchet es, und ihr werdet die Wahrheit meines Wortes erfahren. Ihr werdet zunehmen an Kraft und Licht. Ihr werdet euch erheben über das irdische Leid, das euch selbst betrifft. Nichts wird euch berühren, was euch zuvor als Druck erschien. Ihr werdet die Kraft der Liebe an euch selbst spüren und die Seligkeit des Zusammenschlusses mit mir, den ihr durch jedes Liebeswerk herstellt, wird euch tausendfach Entschädigung sein für das, was ihr hingegeben habt. Ihr werdet mich erkennen und meine Hand spüren, die euch hält. Ihr werdet den Liebekraftstrom in euch einfließen fühlen und hell erleuchteten Geistes hören und schauen, was euch Menschen sonst verborgen ist. Machet die Probe, glaubet meinem Wort, übet die Liebe, und ihr gewinnet mich und werdet mich ewig nicht mehr verlieren. Glaubet mir, denn ich will euch wahrlich nicht falsch unterweisen. Ich will, dass ihr selig werdet. Und da euch nur die Liebe zu seligen Wesen machen kann, predige ich euch unentwegt nur die Liebe. Doch ihr müsset dann den Geist in euch bekämpfen, der bar jeder Liebe ist und dem ihr euer Erdendasein verdanket. Er treibt euch an zur Ich-Liebe. Er will den göttlichen Funken in euch ersticken. Er will euch von der Liebe zurückhalten. Daher müsstet ihr ankämpfen wider ihn, das heißt gegen eure eigenen Begierden, welche die Ich-Liebe nur stärken und die wahre Liebe zu mir und zum Nächsten schwächen, so dass ihr nicht die Kraft der Liebe an euch erfahren könnet. Ziehet wider ihn zu Felde und folget mir. Nehmet diese Worte auf in euer Herz und handelt danach, und euer Los wird sein gänzliche Vereinigung mit mir und unbegrenzte Seligkeit. Amen.